1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht. Nach der festen Themennacht gestern, heute wieder eine freie Themennacht. Also, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wer ist der erste Anrufer? Der erste Anrufer ist Daniela und sie ist 34. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Daniela, was ist dein Thema? Also mein Thema ist, mein Mann hat einen Gehirntumor. Ja. Anlass, dass ich angerufen habe, war der Anrufer letzte Woche, auch letzte Woche Donnerstag mit dem Gehirntumor, den du nicht verstehen konntest. Genau, den musste ich ja leider, musste ich mich verabschieden, weil das nicht funktioniert hat, ja. Ja, und da, also ich kenne das von meinem Mann mit der verwaschenen Sprache. Ja. Wie alt ist dein Mann? Der wird nächste Woche 39. 39 erst. Und hat eine so schwere Erkrankung. Seit wann schon? Vor 2 Jahren. Was hat man schon alles dagegen getan? Also, der ist schon 3-mal operiert worden. Vor 2 Jahren. 2-mal direkt kurz hintereinander. Und Anfang April diesen Jahres wurde halt festgestellt, dass der Tumor wieder gewachsen ist. Trotz den OPs und Bestrahlung und Chemotherapie, was man uns aber auch gesagt hatte. Und was bedeutet das jetzt? Kann man jetzt nochmal irgendetwas unternehmen? Ja, jetzt versucht er eine neue Form. Also dieselbe Medikamente der Chemo in einer anderen Dosierung. Ja. Gibt es denn einen Hauch Hoffnung, dass er den Tumor irgendwann ganz verlieren wird? Nein. Das ist ganz sicher? Das ist ganz sicher. Das heißt, es ist auch ganz sicher, dass dein Mann an diesem Tumor sterben wird? Ja. Es ist eine Frage der verbleibenden Zeit noch? Ja, genau. Wie fing das denn damals vor 2 Jahren eigentlich an? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also ganz dumm. Also der ist mir hier gegen die Türrahmen gelaufen. Also die Koordination stimmte nicht. Die Sprache, also ne, dass er ihn kaum verstanden hat, aber er hat sich über Tage erst geweigert, er wollte nicht zu einem Arzt. Das waren so die ersten Anzeichen. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, 2 Töchter. Wie alt sind die? 10 und 12. 10 und 12. Das heißt, die kriegen alles aber richtig mit. Ja, leider. Wie ist das für dich und für die Familie, halt dann auch für die Kinder, dass der Papa so schwer krank ist? Also ich muss sagen, vor 2 Jahren habe ich kaum in den Alltag zurückgefunden. Also wir haben das dann irgendwie geschafft. Und jetzt, wo das halt wieder der Fall ist, muss ich sagen, dass ich fast wieder so weit bin, dass ich das kaum ertragen kann, den Gedanken. Das heißt, da hatte sich schon Hoffnung aufgebaut. Ja, obwohl ich es wusste, aber trotzdem. Wenn man es dann nochmal so hört, dann ist es natürlich besonders schlimm. Und du hast jetzt Angst, dass du es alles nicht schaffst? Ja, manchmal schon. Dein Mann ist immer zu Hause oder ist er jetzt auch in der Klinik? Nein, mein Mann ist zu Hause. Ja. Wie ist denn seine Stimmung? Also der ist noch derjenige, der uns hier aufbaut. Mich. Du hast natürlich so den Anspruch wahrscheinlich auch an dich, ich muss stark sein für die beiden Kinder, ich muss das alles managen. Also eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Ich müsste ihn ja trösten und auffangen, aber das ist also umgekehrt. Ja. Sprecht ihr in der Familie darüber, wie ernst es ist? Also so mit meiner großen Tochter, also die weiß schon, wie gefährlich das ist und also wie schlimm das wirklich ist. die Kleinen nicht so. Ja. Weil die, also seitdem das passiert ist vor 2 Jahren, die hat, also die möchte überhaupt nicht mehr weg. Die würde am liebsten den ganzen Tag hier sein. Also hat sie wahrscheinlich auch schon eine Ahnung. Wahrscheinlich, dass ja. Dass sie einfach die Zeit nutzen will mit dem Vater. Ja, also sie war sowieso immer schon ein Papakind. Mhm. Hat die Ältere mal diese endgültige Frage gestellt, wird der Papa sterben? Nein, so nicht, nein. Und das habt ihr, das hast du ihr auch noch nie so gesagt? Nein. Mhm. Aber vielleicht wäre es sogar gar nicht so falsch, mal so ein Gespräch zu führen. Aber dann fühlen die sich ja so wie ich. Aber nur so kann man sich ja auf so etwas Trauriges vorbereiten, indem man sich ein bisschen damit auseinandersetzt oder vielleicht sogar sehr damit auseinandersetzt. Aber irgendwie, die sollen ja auch noch ein bisschen, also ihre Kindheit genießen. Mhm. Ja, aber die Kindheit ist jetzt sowieso beschwert dadurch, dass der Papa so krank ist. Ja, eben. Und also ich weiß nicht, ob ich das noch, weil im Moment sieht es ja auch nicht so aus, also nicht so schlimm. Mhm. Jetzt ist er wieder zu Hause und er hat die OP auch wieder gut überstanden. Und wie ist denn sein, du hast gerade gesagt, du kennst das von ihm auch, dass er so sehr verwaschen manchmal spricht. Wie ist denn sein Zustand so zum Beispiel heute gewesen? Lustig war der heute. Lustig? Ja. Mhm. Also wie gesagt, der macht jetzt wieder die Chemotherapie, aber die verträgt er gut. Und er kann auch herumgehen, das geht alles. Das und geht alles. Kann auch essen und das ist alles noch. Ja, also er ist gar nicht pflegebedürftig. Das heißt, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr diese Zeit, wo es jetzt doch noch stabil ist oder relativ stabil ist, dass ihr die sehr gut miteinander verbringt alle. Aber ich merke schon, dass du keine Kraft mehr hast oder manchmal das Gefühl hast, keine Kraft mehr zu haben. Ja, weil ich habe so Angst, also oft. Du hast so Angst? Mhm. Angst vor allem, was vielleicht bevorsteht? Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch ganz, ganz normal, ganz verständlich. Gibt es denn jemanden, der dich ein bisschen stützen kann? Ah ja, doch, das schon. Hast aber Familie, Freunde oder? Familie und Freunde. Also da ich darf mich nicht beschweren. Also ich bekomme viel Unterstützung. Also sind das auch so Leute, vor denen du mal weinen kannst? Ja, schon. Aber ich will ja auch nicht immer weinen. Ja, aber ich finde, das kann man ruhig tun, wenn man so belastet ist und so viel zu schultern hat wie du, den kranken Mann. Ihr seid sehr jung, ihr sind 2 Kinder. Da tut das auch sehr gut, wenn man mal ab und zu mal richtig von Herzen weint. Was sagt denn dein Mann? Was sagt er zu der jetzigen Situation? Er weiß, dass es wieder ausgebrochen ist. Er weiß, dass es eine neue, andere Chemotherapie gibt. Wie schätzt er es denn ein? Also die größte Angst, die der hat, ist, dass der hier mir irgendwann so zur Last fällt, dass der halt ein Pflegefall wird. Ihm ist das völlig klar, dass er nicht heilbar ist. Alles, das ist ihm völlig klar, mhm. Ja. Mhm. Gab es denn von seiner Seite aus solche Gespräche schon, was vielleicht dann mal sein wird, wenn er nicht mehr ist? Also er regelt gerade mit, dass er seine Patientenverfügung macht. Mhm. Gestern hatten wir kurz ein Gespräch, ja, halt über das, was passiert, wenn er wirklich mal pflegebedürftig ist. Ich weiß, also er möchte gar nicht dann hier bei mir, er möchte mir gar nicht zur Last fallen dann. Hm. Wo möchte er denn hin? Also wenn für ihn wäre das okay, wenn er in Heim kommen würde. Hm. Das sagst du auch mit sehr, sehr trauriger und mit gebrochener Stimme. Ja, ich muss auch mich gerade sehr zusammenreißen. Das verstehe ich. Das ging mir genauso wie dir, Daniela, wenn ich in deiner Situation wäre. Aber ich finde gut, dass ihr über solche Sachen sprecht. Das müsst ihr auch machen. Sonst bricht irgendwann alles über euch herein und dann ist es noch schwieriger. Ja, mir tut das so leid. Er regelt das alles. Ich ziehe so meinen Hut vor dem. Ich würde, glaube ich, wahnsinnig werden. Mhm. Also an seiner Stelle. Ich werde ja schon. Ja, wahrscheinlich würdest du es auch genauso machen. Und man weiß ja nicht, wie es tief in ihm aussieht. Es ist natürlich auch furchtbar tragisch, wenn ein so junger Mann so schwer krank ist und eine junge Familie hat und die vielleicht zurücklassen muss. Ja, ja, also wie gesagt, die größte Angst hat er, dass der hier uns zur Last irgendwann fällt. Ihm tut das leid, dass die Kinder das alles mitkriegen. Mhm. Also nie irgendwas mit sich selber. Der hat noch nie irgendwie geklagt, was er alles verpasst. Mhm. Weißt du, Daniel, ich sag's nochmal, ich würde nicht so sehr viel alles geheim halten vor den Kindern. Das gehört jetzt zu eurem Leben dazu. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Kinder auch mit so schweren Zeiten, wenn man ihnen das gut erklärt, auch ganz gut umgehen können. Besser, als wenn sie dann so eine Schocknachricht bekommen, wenn dann wirklich was Schlimmes passiert ist. Mhm. Ich finde auch ganz wichtig, dass ihr euch frühzeitig, vielleicht auch jetzt schon darum kümmern solltet, dass dein Mann, wenn es ihm schlechter geht, dass er sehr gut palliativ medizinisch versorgt wird. Das heißt, dass er keine Schmerzen ertragen muss, dass er rundherum einfach gut betreut wird von Seiten der Medizin. Das kann auf einer Palliativstation sein, in einem Krankenhaus. Es kann aber auch zu Hause sein mit einer ambulanten Einrichtung der Palliativmedizin. Du weißt, was das ist? Ja, ich habe dein Buch gelesen. Ah, dann weißt du es. Ja, genau. Mhm. Das kann natürlich noch sehr viel Lebensqualität ihm geben, wenn er die entsprechende Medikamentierung bekommt. Wohnt ihr denn in einer größeren Stadt? Ja. Kann ich das sagen? Ja, guck, sag's ruhig. Mhm. In Mönchengladbach wohnen wir. Na gut, das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Nein, und medizinisch versorgt wird der in der Uniklinik in Düsseldorf. Ah ja, da seid ihr bestens aufgehoben und da gibt es ja auch genau die Einrichtungen, die ihr braucht. Weißt du, Daniela, ich finde, ich sag's dir jetzt nochmal so, die Situation ist wirklich sehr, sehr ernst. Da kann man ja gar nicht schön reden. Und das stimmt. Eine extrem traurige Situation, die von allen die größte Kraft beansprucht. Das ist mir völlig klar. Versuche du mit deinen Freunden, wenn du gute Freunde hast, oft darüber zu reden. Wein ruhig. Das ist, jeder gute Freund wird dir das nicht übel nehmen. Das tut dir gut. Und du musst auch nicht immer stark vor ihm sein. Das musst du auch nicht. Vielleicht fällt es ihm dann leicht, auch mal schwach vor dir zu sein. Er strengt sich ja im Moment auch sehr an. Sehr, ja, das stimmt. Vielleicht tut es euch beide mal gut, zusammen zu weinen. Vielleicht ist das sogar eine große Erleichterung für euch beide. Ah, Entschuldigung. Ja, ist mir völlig klar. Daniela, jetzt werden wir dich nochmal zurückrufen. Vielleicht haben wir auch noch so eine psychologische Idee, meine Psychologin, wie wir dich und euch noch ein bisschen unterstützen können. Ja, okay. Ansonsten wünsche ich für die nächsten Monate viel Kraft. Und ich wünsche auch noch schöne, schöne Zeiten. Vielleicht gibt es ja noch viele schöne Monate miteinander. Genießt die jetzt, diesen Sommer. Ja. Macht viel miteinander, lacht viel miteinander, seid einfach zusammen. Dankeschön. Ja. Liebe Daniela, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ja, dankeschön. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Manfred ist hier, Manfred ist 70. Hallo Manfred. Hi. Hallo Manfred, um was geht's bei dir? Ja, es geht gestern um die Sendung um Feige. Ja. Ich bitte dich, den Ton deines Radios oder des Fernsehens ganz abzustellen. Kleinen Moment, da bin ich sofort. Ja. Gut, also gestern hatten wir das Thema Feige oder Feigheit. Ja, Feige. Dazu und nimmst du. Ich habe schon mal mit Domian gesprochen. Es geht immer noch um das gleiche Thema, meine Tochter aus erster Ehe. Ich bin's ja, ist ja klar, ne? Ja, Domian. Ja, ich bin's jetzt. Hi, Domian. Ja, hallo. Ich gucke deine Sendung schon bei etliche Jahre. Bin begeistert davon. Ja, vielen Dank. Nur, ich wollte immer mal anrufen wegen meiner Tochter. Mhm. Ich habe das aber immer unterlassen, bis wir vor ein paar Wochen miteinander mal gesprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema. Meine Tochter ist über 40. Die stammt aus erster Ehe. Ja. Und sie kam mit 17 zu mir und sagte, Papa, ich bin schwanger. Da war ich aber schon geschieden von ihrer Mutter. Sie kam mit 17 zu dir. Wo, bei wem ist sie denn aufgewachsen? Bei ihrer Mutter. Aber ihr hattet Kontakt miteinander? Nein, wir hatten keinen Kontakt. Gar keinen Kontakt miteinander? Nein, weil ich einfach wollte, der Mutter gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Kinder hin und her gerissen werden. Die sollen in ihre Umgebung aufwachsen, wo sie gewesen sind. Ich möchte das nicht. Es sei denn, es sind schwerwiegende Argumente oder Probleme, dann tauche ich natürlich auf. Okay, ist eine andere Zeit, sieht man heute anders, aber nun war es bei euch so. Dann und kam, es war ja auch. Dann kam sie mit 17, das war der erste Besuch zu dir und sagte, ich bin schwanger. Ja, sie sagte zu mir, Papa, ich bin schwanger. Und da, ich muss nochmal fragen, da hattest du sie wie viele Jahre nicht gesehen? Ja, fast 16. Fast 16 Jahre, auch überhaupt keinen Kontakt, keinen Brief? Nein, keinen Kontakt. Gar nichts. Nein, und das Mädchen kommt zum ersten Mal nur zu? Nur durch die Mutter. Wir hatten also Kontakt durch die Mutter und durch die Schwester von meiner Ex-Frau. Verstehe. Dann macht das Mädel den ersten Besuch bei dir. Ja. Und bei dem ersten Besuch sagt sie dann gleich, Papa, ich bin schwanger. Ja, nee, sie kam vorher mal mit ihrem Bruder runter. Wir haben uns 2-3 Mal gesehen, aber es kam keine Beziehung auf. Es war irgendwie so nüchtern, so kalt. Und die wollten wissen, warum ich geschieden bin. Ich sage, Kinder, will ich euch nicht sagen. Die Mama hat zu Hause das Scheidungsurteil. Was soll ich eurer Mutter schlecht machen oder mich schlecht machen? Guckt rein und dann ist gut. Okay, so, dann will ich nicht. Dann stand sie vor dir und sagte, ich bin schwanger. Und dann kam sie ein paar Wochen später und sagte, Papa, ich bin schwanger. Da habe ich gesagt, ja, wer ist denn der Vater? Dann sagte sie zu mir, Papa, ich habe da zwei. Der eine ist hübsch und der andere hat Geld. Weißt du, der eine ist? Der ist hübsch. Der ist hübsch und der andere hat Geld. Und der hat Geld, der andere. Und da habe ich gesagt, Mädchen, pass auf, hübsch bist du wirklich selber. Die ist wirklich bildhübsch, das Kind. Damals gewesen. Mhm. Und da habe ich gesagt, hübsch bist du selber und ich weiß, wie du viel Geld verdienen kannst, geh am Strich, denn eine Nutte bist du schon. Puh. Wie kann man denn sowas sagen? Ja, weil ich bin sehr streng katholisch erzogen worden von zu Hause aus. Ja, aber keine Entschuldigung, das sagt man doch nicht einem Kind ins Gesicht. Es kann passieren, dass ein Kind schwanger wird. Ja, aber die, was heißt Kind? Die war 17 schon. Aber es kann nicht passieren, dass mir ein Kind nicht sagen kann, wer der Vater ist. Ja, ist aber auch völlig egal, aber sowas antwortet man doch nicht. Ja, ich weiß das. Das weiß ich jetzt nach 40 Jahren, weit über 40 Jahren selber. Wie hat sie denn damals darauf reagiert? Ja, gar nicht. Sie ist rausgegangen und ich habe sie seitdem abrupt nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Dann kriegte ich Bescheid, dass sie entbunden hat. Ich bin dann nach Bochum gefahren, ja. Habe mir das Kind angeguckt. Ach, das dann doch. Der Papa, der ist ein Enkelkind. Ja, sag ich, wenn du mir sagst, wer der Vater ist, dann kann ich den Bastard eventuell... Das gibt's doch nicht. Ja. Hast du noch mal einen draufgelegt? Noch mal einen draufgelegt, ja, natürlich. Ich habe das Kind verletzt bis zum Teufel her. Ich weiß das selber. Hat die dich dann rausgeschmissen aus dem Krankenhaus? Nein, ich bin gegangen. Ich bin alleine gegangen aus dem Krankenhaus. Was für ein Teufel hat dich denn da geritten? Ich weiß es nicht, Domian. So, 40 Jahre sind vorbei. Die Frau hat sich... Nein, das sind weiter als 40. Ich bin am Montag mit meiner Frau, mit meiner zweiten Frau, 42 Jahre verheiratet. Das weit über 40 Jahre her. Gut, aber seitdem hat die sich nie wieder bei dir gemeldet. Nein, wir hatten noch mal Kontakt und zwar mein Sohn aus erster Ehe, der ist ein Jahr jünger wie meine Tochter. Der hatte Taufe und wollte, dass ich bei meinem Enkelkind Taufpate werde. Und da haben wir uns noch mal getroffen. Mhm. Und da sagte die Schwester von meiner geschiedenen Frau damals, die lebte damals noch, das könnten deine Enkelkinder sein. Da habe ich nur zu ihr gesagt, das könnten nicht das sind meine Enkelkinder. Und wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es rückgängig machen. Ja, aber ich kann es. Ich muss mal verstehen. Du hast aber bei dieser Begegnung nicht mit deiner Tochter gesprochen. Doch, habe ich mit dir gesprochen. Doch, selbstverständlich. Aber nur Larifari, nichts Weltbewegendes oder was. Ich habe ihr nur gesagt, ich sage, pass auf, wenn du möchtest, dass wir uns sehen, meine Tür steht immer offen für dich. Wann immer du willst, können wir miteinander reden. Da hat sie aber nicht drauf reagiert. Nein, natürlich nicht. Und so. Jetzt, wie der Teufel das will, nachdem unserem Gespräch vor ein paar Wochen, ist meine Tochter in Facebook drin. Meine jüngste Tochter, die ist 20. Wie, die jüngste? Welche jetzt? Die jüngste? Aus zweiter Ehe. Ja, und? So, und dann traf sie diese Sabine in Facebook. Meine Tochter, deine erste Ehe. Ja, okay. Und die frug, Sabrina, bist du die Tochter von der Nicole? Das ist meine älteste Tochter aus zweiter Ehe. Ja. Sagt sie, nein, ich bin die Tochter von Manfred Menzen. Jetzt wird es mir zu kompliziert. Du hast dich jetzt nochmal gemeldet zum Thema Feigheit. Warum? Weil ich einfach nicht traue, das Kind anzurufen und sagen, tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut. Also das Kind heißt deine Tochter. Ja, meine Tochter, ja. Die verreckt da dran. Du bist zu feige, die anzurufen? Ja, ich bin zu feige. Warum ist man da zu feige? Ich habe die Telefonnummer, ich habe die Adresse, ich weiß, wo die wohnt, ich weiß alles. Vor was hast du denn da Angst? Dass sie einfach auflegt und sagt, was willst du, Penner, vor mir? Naja, aber immerhin hast du ja schon vor gar nicht so langer Zeit mal kurz mit ihr gesprochen. Ja, natürlich. Und da hat sie dich ja nicht völlig marsch zur Seite. Nein, natürlich nicht, aber sie hat mich links liegen lassen, sie hat mich begrüßt und dann wartet. Ja, das ist ja auch verständlich. Ja, natürlich, ich verstehe es ja auch. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Ja, aber ich muss ja ehrlich sagen, Manfred, dann verstehe ich nicht, dass du dich nach all dem, du hast ja da schon kräftig Mist gebaut in deinem Leben. Ja, natürlich habe ich. Okay, ist ja auch klar. Müssen wir auch nicht weiter in der Wunde bohren. Aber da verstehe ich wirklich nicht, dass du jetzt nicht, du bist ein Kerl von 70 Jahren, dass du dann nicht sagst, okay, jetzt gehe ich den harten Gang und rufe das Mädchen an und sag ihr, es tut mir mein ganzes... Nein, kann ich nicht. Ach, hör doch auf, warum denn nicht? Ich habe meinen Sohn, ich habe einen sehr guten Kontakt zu meinem Sohn aus erster Ehe. Ja. So, und ich habe immer wieder mal gefragt, immer sage ich, Sabine anrufen, Papa sagt, die legt sofort auf. Ja. Und ich habe einfach Angst davor. Ich habe Angst. Dann soll sie auflegen. Aber dann hast du es zumindest. Ich weiß das. Und ich habe nicht mehr lange zu leben. Vielleicht noch, weiß ich nicht, 5 oder 7 Jahre, keine Ahnung. Ich habe hübsche Kinder. Ich habe gesunde Kinder. Sie hat. Ja, ich habe jetzt auf. Durch Facebook erfahren, dass ich Uropa geworden bin. Keine Ausschweifung jetzt. Das ist mir viel zu viel Jammerei. Das ist eine Jammerei. Wieso bist du kein Kerl und rufst an und selbst wenn sie auflegt, dann legt sie halt auf, aber dann hast du es zumindest versucht. Ja, weißt du, wie ich daran kaputt gehen würde? Ja, aber was ist denn im Moment? Gehst du jetzt nicht kaputt? Ja, jetzt ja, wo wir miteinander reden, wenn ich darüber rede oder wenn ich mit meiner zweiten Frau darüber rede. Ja, du gehst ja schon, wie ich das jetzt verstanden habe, schon seit Jahren ist das für dich ein ganz schweres Thema. Ja, natürlich, seit über 30 Jahren. Ja, aber dann änder doch was da dran. Ich habe einfach Angst um ihn. Aber Manfred, wenn du nichts tust, wird auch nichts passieren. Richtig, ich habe Angst. Und dann liegst du irgendwann, ich will es jetzt mal drastisch sagen, dann liegst du irgendwann am Sterbebett. Richtig. Und dir geht's durch den Kopf und denkst, warum habe ich nicht zumindest den Versuch gemacht? Und das ist das, wovor ich Angst habe, dass ich sterbe, ohne meine Tochter so. Also meinem Arm genommen zu haben. Und wenn du Angst hast vor dem Auflegen, ja, dann schreibe ihr einen langen, ausführlichen, ja, so ausführlich muss der gar nicht sein, schreib ihr einen Entschuldigungsbrief. Domian, es gibt für diese Scheiße keine Entschuldigung. Ja, ich nein, weiß, gibt's was nicht. Der Teufel mich geritten ja, hat. Ist ja gut, wissen wir jetzt. Natürlich gibt's für alles, man kann sich bemühen und sich entschuldigen, das kann man schon. Aber nicht mal das tust du. Du hast das damals gemacht und du entschuldigst dich nicht einmal, weil du irgendwie Angst hast. Ist doch albern. Ja, ich werde es mal versuchen. Du hast ja selbst gerade gesagt, dass du Angst hast vor dem Moment, dass du schwer krank bist und es nicht mehr kannst. Ja, ich bin schwer krank. Ich habe Krebs, okay, aber das will ich gar nicht im Vordergrund spielen. Mir tut meine Krankheit nicht weh, mir tut meine Tochter weh. Nochmal ganz in Ruhe, Manfred. Also ich tue mir selber weh. Ja, Manfred, nochmal ganz in Ruhe, wirklich. Versuch es doch. Selbst wenn sie wirklich abschlägt, ist das, du kannst das alles nicht wirklich wieder gut machen, aber dann kannst nein, du... Nein, das aber dann hast kann du, ich nicht gut nein, machen. Aber dann hast du zumindest einen Versuch unternommen. Ich weiß nicht, was das Kind... die ganzen Jahre gedacht habe über diesen Idioten vom Vater. Genau, aber du kannst einen Versuch unternehmen. Und vielleicht ist es für sie ja auch eine ganz große Erleichterung, wenn du es mal tust. Versetz dich doch mal in ihre Lage. Ja, ich weiß das, Domian. Versetz dich wirklich mal in ihre Lage, wie die dich wahrnimmt. Die weiß, dass du das damals gesagt hast und die nimmt dich jetzt wahr in dem Sinne, der entschuldigt sich nie in all den Jahren bei mir. Ja. Das ist ja auch nicht schön für sie. Nein, ich will sie nur noch einmal im Arm nehmen. Ja, da musst du aber auch den ersten Schritt machen. Ja, das werde ich. So. Das werde ich jetzt tun, mal gucken. Manfred, dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Glück dafür. Ich danke dir, Damian. Toi, toi, toi. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 1.24 Uhr haben wir. Und jetzt möchte ich euch etwas ansagen. Ich habe ja vorige Woche einen Versuch gemacht, mit euch auf Facebook zu chatten. Das hat nicht so ganz gut geklappt, weil das System dafür nicht so geeignet war. Aber wir haben uns doch ein bisschen ausgetauscht und ich habe mich sehr gefreut über die große, große Resonanz und die vielen Fragen. Und habe ja angekündigt, dass ich danach auch auf Twitter euch zur Verfügung stehe. Und das wird morgen sein. Morgen Abend zwischen 23 Uhr und 0 Uhr bin ich bei Twitter Hashtag Domian für euch da und wir können talken und ihr könnt Fragen stellen und wir können uns austauschen. Ich bin sehr gespannt. Morgen 23 Uhr bis 0 Uhr Twitter Hashtag Domian zum Chat. Also, dann bin ich sehr gespannt auf morgen. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Sebastian und Sebastian ist 36. Sebastian. Schönen guten Morgen. Hallo Sebastian, und was geht's bei dir? Ich habe rausbekommen, dass einer meiner besten Freunde was mit meiner Frau hat. Ach, einer deiner besten Freunde? Ja. Also wirklich ein sehr naher Freund? Ja, ja, über jetzt 20 Jahre. Ach so. Zwischendurch war der Kontakt dann mal kurz weg, weil wir auch relativ weit auseinander wohnen und es hat sich dann alles wieder gefunden. Mal ein paar Fakten. Wie lange seid ihr verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre. Und wie lange läuft das jetzt schon zwischen deiner Frau und diesem Freund? Was weißt du? 2,5 Monate ungefähr. Und wie hast du es rausbekommen? Durch Spionage. Was heißt das konkret? Also ich hatte erst einen Verdacht. Als ich dann sie direkt darauf angesprochen habe, hat sie sehr, sehr merkwürdig reagiert. Wie kam denn der Verdacht überhaupt zustande? Na, sie sitzt neben mir auf der Couch und ist die ganze Zeit am Rumchatten mit dem Handy. Mhm. Dann habe ich sie direkt darauf angesprochen und dann hat sie ganz merkwürdig reagiert und fing an zu lachen und sagte nur, ich kann dir nicht sagen, mit wem. So, und dann habe ich ja schon daraus geschlussfolgert, also muss es jemand aus unserem Bekannten- oder Freundeskreis sein. Könnte ja auch noch harmlos klingen irgendwie. Weil wenn man richtig schlechtes Gewissen hat, macht man das ja nicht auf der Couch neben dem Mann. Oder wenn es heißt ich, so. Und das verstehe ich auch nicht. Sie hat es dann... warum mir das nicht vorher aufgefallen ist, oder ich weiß nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Das habe ich so da direkt auf alles gekommen. So die Leitung ist sehr schlecht, Sebastian, ich weiß nicht, wo du bist. Fährst du Auto gerade? Hallo, hallo? Leitung ist weg. Gibt's da nicht. Ah ja, da ist er wieder. Hallo? Sebastian? Nee, den müssen wir neu anwählen. Das geht leider nicht anders. Dann beenden wir mal den Kontakt. Und machen weiter mit Heike. Und Heike ist 52. Hallo Heike. Guten Morgen. Guten Morgen Heike. Schön, dass du da bist. Ich wollte eigentlich gestern anrufen zu dem Thema Feige. Ja. Ich war einfach zu feige, meinen toten Bruder nochmal anzugucken. Den toten Bruder nochmal anzugucken? Ja. Das war... Wann ist er denn gestorben? Am Samstag. Ach so, jetzt ganz frisch. Mhm. Und wo ist er gestorben? Im Hospiz. In einem Hospiz. Mhm. Und du hast davon erfahren, als du zu Hause warst? Ja, ich hatte mit meiner Schwester Kontakt und ja, und wir hatten eine Stunde vorher noch Kontakt und dann rief sie an und dann sagte sie, er hat es geschafft, also er ist tot. Er war sehr schwer krank. Mhm. Wie lange hat er sich quälen müssen? Dreivierteljahr war er krank. Mhm. Und also, ja, ich sag mal 1,5 Monate. Welche Erkrankung hatte er? Prostata- und Knochenkrebs. Oh ja. Hm. Das ist sehr schlimm. Wann hast du ihn denn das letzte Mal lebend gesehen? Ach, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, 1,5. Ach so, dann war das Verhältnis nicht so dolle. Doch, schon. Wie? Aber ich habe 11 Geschwister. Und wohnt ihr denn in einer... Nein. Wir wohnen alle unterschiedlich. Wie weit weg wohnt er denn? 150 Kilometer. Aber trotzdem, wenn jemand so krank ist, dann hast du ihn ein Jahr nicht gesehen? Nein, ich hatte immer Angst. Auch als er krank war? Ja. Ihn krank zu sehen? Ja. Hast du denn mit ihm telefoniert, als er krank war? Ja, das habe ich. Und hast du nicht den Mut gefasst, ihn mal zu besuchen? Nein, habe ich nicht geschafft. Und er war nur 2 Tage im Hospiz, dann ist er auch verstorben. Die Rest der Zeit war er zu Hause. Nun ist er ja noch, wenn er, ist er noch nicht beerdigt, oder? Nein, nein. Jetzt Dienstag ist Verabschiedung und dann, er wird eingeäschert. Dienstag, kommenden Dienstag. Jetzt Dienstag. Verabschiedung bei einem Bestatter wahrscheinlich. Rein theoretisch hättest du ja die Möglichkeit, ihn jetzt nochmal zu sehen. Nein, gestern. Gestern war das letzte Mal. Ach, gestern war das letzte Mal. Ja, wo man ihn hätte angucken können und Abschied nehmen können, aber ich weiß nicht. Also diesmal lag es nicht an der Entfernung, oder das lag es ja vorher auch nicht. Es lag wirklich daran, dass du zu feige warst? Ja, ich war zu feige, einfach mir das anzugucken, wie er aussieht. Kannst du es erklären? Nein, kann ich nicht. Ich kann es nicht. Also, ich weiß es auch nicht. Gut, es gibt natürlich auch die Auffassung, dass Leute sagen, ich möchte den Toten nicht nochmal sehen, ich möchte ihn so in Erinnerung behalten, wie er lebend war. Ja, genau. Also das muss man ja auch respektieren. Was mich eigentlich viel mehr irritiert bei dir und an dir, ist, dass du den nie besucht hast. Das verstehe ich nicht. Dass du dir den Toten nicht nochmal angucken willst, okay, da ist jeder Mensch anders. Aber den Kranken, wie war denn dein Verhältnis zu dem Bruder? Ja. Ach so, nicht? Ja, es war mein Bruder. Also wir hatten nicht jetzt so, dass wir... Verstehe, nicht so dolle. Nee. Achso. Genau. Ja, aber dann hättest du ihn die doch gar nicht angucken mehr brauchen. Warum benutzt du jetzt das Wort Feigheit? Ja, weil das letzte Mal, ich weiß nicht, das ist einfach... Sind die anderen Geschwister denn hingefahren? Ich habe ja nun viele Geschwister. Eben. Und es sind nur 5, glaube ich, haben ihn angeguckt. Und ihr seid 9 insgesamt? Nein, wir sind insgesamt 11 Geschwister. 11 Geschwister? Na ja gut, 9 ist ja dann doch schon. Ne, 5 sagst du, ne? Haben ihn angeguckt, ja. Ja. Ja, und jetzt auch. Macht dir das denn jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Auch, dass ich vorher nicht da hingegangen bin und so. Natürlich macht mir das ein schlechtes Gewissen. Also Heike, wie gesagt, mit, dass du dir den Toten nicht nochmal angeguckt hast, wo das Verhältnis eh nicht so sehr innig war und du hast den sowieso ein Jahr nicht besucht, finde ich fast schon folgerichtig. Finde ich nicht schlimm. Das finde ich nicht schlimm. Wenn überhaupt, dann würde mich stören, dass du ihn nicht mal oder einige Male besucht hast. Andererseits, wenn das Verhältnis nicht so eng war, und das habt ihr euch denn früher öfters mal besucht? Ja. Das schon? Das war richtig gut. Wie oft habt ihr euch denn früher so im Jahr gesehen? Ja, bis 5, 6, 7 Mal. Ach doch, dann so viel, doch, das ja. Ja, doch, und dann wurde das mit der Zeit eigentlich immer weniger und dann, ja, wo er dann so krank wurde, ja, nein, ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst. Hat er denn sich mal am Telefon dir gegenüber geäußert, dass er enttäuscht ist von dir? Nein, gar nicht. Und die Schwägerin, was sagt die? Nein, auch nicht. Also die macht mir keine Vorwürfe, gar nichts. Ja, Heike, jetzt ist es geschehen. Das ist jetzt, das kannst du nicht wieder gut machen, wenn du dich damit jetzt innerlich auseinandersetzt. Damit musst du jetzt leben. Das ist leider so. Ja. Du bist ja, ich wundere mich auch, du bist ja doch eine erwachsene Frau, 52 Jahre alt. Du hast wahrscheinlich auch Kinder. Hast du? Ja, hab ich. Also du stehst im Leben, hast Lebenserfahrung. Mir fällt das so schwer zu verstehen, dass man Angst hat, einen kranken Menschen zu sehen. Dass man zu feige ist, einen kranken Menschen zu sehen. Ich war nicht feige, ihn zu sehen. Ich war nur jetzt. Du warst ängstlich, damals ihn zu sehen. Ja, also nicht feige. Feige warst du jetzt? Jetzt war ich feige, ja. Aber ich war nicht, weiß ich nicht. Weißt du, wenn man so etwas, ich glaube, wenn man sowas gemacht hat im Leben, was nicht mehr reparabel ist. Das kannst du ja nicht verändern. Das ist jetzt so. Dein Bruder ist tot und du hast es nicht gemacht. Du warst nicht bei ihm, als er krank war. Das kannst du nicht mehr ändern. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man daraus lernt, dass man in der nächsten Situation, wenn ein enger Angehöriger schwer krank ist, dass dir das nicht noch einmal passiert. Ich glaube, das ist das Einzige, was du aus dieser Situation jetzt machen kannst, das Beste machen kannst. Glaubst du denn, dass das bei anderen, die dir vielleicht noch näher stünden, dass das genauso passiert wäre? Ja, glaube ich schon, dass ich dann genauso wieder das machen würde. Bei meinem Vater habe ich das gemacht. Mein Vater habe ich jahrelang nicht gesehen und den habe ich mir angeguckt, wo er tot war. Aber den habe ich mir angeguckt. Mhm. Aber das war... Wie gesagt, mir geht es gar nicht um das Angucken des Toten. Mir geht es vielmehr darum, dass du dich, wenn ein Angehöriger sehr, sehr schwer krank ist, dass du dich um den ein bisschen kümmerst. Das ist viel wichtiger, als den Toten anzugucken. Ja, nein, um meinen kranken Vater habe ich mich gekümmert. Aber, nee. Hast du denn früher mal als junge Frau, als Kind mal irgendwie einen schlimmen Anblick erleben müssen bei einem Kranken? Ich weiß nur, dass... Nee. Eigentlich nicht. Gut. Gut. Vielen Dank. Ja, Heike, dann, wie gesagt, versuche einen Schluss daraus zu ziehen für die Zukunft, dass dir das nicht nochmal passiert, sowas. Ja, ja? Mach ich. Okay. Alles Gute wünsche ich vielen dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hier ist nochmal Sebastian. Ist er das von gerade, 36? Ja. Ich hoffe, du hast jetzt eine stabile Leitung. Aber ich bin sicher doch, ja. Das ist sehr gut. Also, du hast ertappt, dass deine Frau irgendwas hat seit 2,5 Monaten mit einem sehr guten Freund von dir. Ja. Ihr seid 10 Jahre verheiratet, du hast es rausbekommen, weil sie saß neben dir auf der Couch und chattete im iPhone irgendwie mit jemandem. Ja, genau. Wie kam es denn dann, dass das richtig klar war, dass die beiden etwas miteinander haben? Weil mir keiner was von beiden sagen wollte. Also ich konnte raus oder eingrenzen, wer es ist. Ich habe beide direkt darauf angesprochen und dann, ja, da wurde mir bloß gesagt, da ist nichts. Und ich hatte so ein ganz ekliges Gefühl. Ja. Also da stimmt doch irgendwas nicht, das ist doch nicht normal. Ja. Da habe ich mir eine Software gekauft und ja. Dann mal nachgeschaut. Ja, und dann hatte ich das auf schwarz auf weiß. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, du hast spioniert. Du hast ja. Was natürlich auch alles immer auch ein bisschen ekelig ist, wenn man das macht. Ja, andersrum jetzt im Nachhinein. Jetzt weiß ich, was wirklich gewesen ist. Was ist denn jetzt wirklich gewesen? Ja, dass sie sich da, sag ich mal, einen riesen Spaß draus gemacht haben und, ja. Also dich hinters Licht zu führen quasi. Ja, mit Sicherheit. Ja, und klar. Und ja. Du bist sicher, aufgrund dessen, was du da gelesen hast, dass die ein Verhältnis miteinander haben? Ja, Verhältnis kann ich nicht sagen. Ja, die sind ja etliche 100 Kilometer weit weg und jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum das alles? Ja, was haben sie denn jetzt gemacht? Also es ging dann mit Telefonsex. Mhm. Ja, und was richtig hart ist, was mich dann so getroffen hat, wie sie dann über mich geredet haben, hinter meinem Rücken. Was hat denn deine Frau über dich gesagt? Ja, so nach dem Motto, der Idiot, wenn der wüsste, was wir hier beide machen und... Das heißt, das war so eine Software, dass du die quasi beim Chatten oder Telefonieren oder Skypen belauschen konntest? Nein, ich konnte im Nachhinein das auslesen. Ach so. Dieses Protokoll. Ja, das heißt, du hast diese Sexgeschichten dann auch gelesen? Ja, komplett. Ja. Wie, also so eine Art Cybersex, deine Frau mit dem Kumpel? Ja. Das ist auch nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön und dieses Gefühl wünsche ich auch keinem. Dann hast du hast du sie dann darauf angesprochen? Direkt, ja, ja. Mhm. Ja, und da ging es dann heiß her. Dann hat sie komplett, als ich dann, sie wusste die ganze Zeit nicht, wie viel ich wusste oder was ich wusste. Und die haben mich ja wirklich bis zum Schluss, haben die mich ja beide noch belogen, ohne Ende. Aber dann musste sie dem ganzen Jahr, sie musste ja... Ja, dann habe ich sie zur Rede gestellt, ja, was denn jetzt? Und dann hast du mich ja doch die ganze Zeit verarscht und so und so. Und ja, und seitdem blockt es ab. Dann jetzt ist die Phase angekommen, dass er jetzt komplett ignoriert. Sie ignoriert dich? Ja, ja. Und das Problem ist, wir haben zwei Kinder, nicht? Wie alt sind die? 8 und 11. 8 und 11? Mhm. Ja. Das heißt, sie ignoriert dich, hat es aber bis heute nicht so aus ihrem Munde richtig eingestanden? Sie gibt mir die Schuld und sagt, ich bin dafür verantwortlich, weil ich habe das dazu kommen lassen, über die Jahre hinweg. Ach so, das heißt also indirekt gibt sie es dann ihr zu und sie macht dir einen Vorwurf, weil du... Ja gut, ich weiß, dass die Ehe nicht perfekt war und dass da einiges schiefgelaufen ist, da will ich mich überhaupt nicht von freisprechen. Was ist denn da schiefgelaufen? Was waren denn die größten Fehler, die du vielleicht gemacht hast? Boah, komplett auseinandergelebt. Mhm. Hat sie das denn oft beklagt und hat sie Kritik geübt? Ich glaube, da haben wir uns gegenseitig beklagt. Einmal der und haben wir gemacht, haben wir nichts. Ja. Mhm. Schön blöd im Nachhinein. Ja, schön blöd, allerdings. Habt ihr noch miteinander geschlafen in den letzten Monaten? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie weiß es genau. Aber das heißt dann, wenn du es schon gar nicht mehr weißt, ist es sehr lange her. Das ist schon eine Weile her, ja. Reden wir von einem Jahr oder zwei Jahren? Na, so lange nicht, nein. Ja, aber schon eine heftige Zeit. Ja. Liebst du sie noch? Nein. Nein? Nein. Das ist ja eine tolle, klare Aussage. Die meisten eiern dann immer rum. Die sagen, ja, irgendwie liebe ich sie noch. Du sagst, nein, ich liebe sie nicht mehr. Nee, das ist einfach zu hart. Das ist einfach zu viel. Wenn man das also jetzt im Nachhinein, wo ich das alles weiß, dann wurde ich wirklich bis ganz, ganz, ganz zum Schluss von beiden dann noch angelogen ohne Ende. Mhm. Hast du denn, er ist immerhin einer deiner besten Freunde. Hast du mit ihm auch telefoniert und gesprochen? Ja, mit Sicherheit. Was sagt er denn dazu? Wie rechtfertigt er das? Als erstes kann man natürlich dumme Ausreden. Und dann habe ich ihm klipp und klar, habe ich ihm ein paar Teile rübergeschickt, was ich da alles schon so hatte. Mhm. Ja, und da war er wohl ein bisschen verblüfft. Hat er mal gesagt, dass es ihm leid tut oder sich entschuldigt? Im Nachhinein, ja. Hat er schon gemacht? Ja, meine Frau nicht. Deine Frau nicht? Nein. Nee. Weißt du, ob da noch immer was läuft jetzt zwischen den beiden? Nee, definitiv nicht. Und hätte ich, sag ich mal, da nicht so einen Alarm gemacht, hätten sie sich heute Nacht getroffen. Ach so, wenn du keinen Alarm gemacht hättest, hätten wir ja, weil ich weiß nicht, was er von mir erwartet hat, ob ich das alles so hinnehme, als ich das schon rausgefunden hatte, dass da was läuft. Ich wusste ja nicht, was genau. Mhm. Dieses entscheidende letzte Gespräch mit deiner Frau, als sie gesagt hat, naja, du bist ja selbst schuld, dass es so gekommen ist. Wann war das? Ja, das ist alles irgendwie nach Ostern, alles im April irgendwie, da kam immer... Aber, weißt du, Sebastian, wenn du eigentlich den allerwichtigsten Satz hast ja gerade gesagt, mit der Liebe. Wenn das so ist, müssen wir eigentlich ja gar nicht weiter reden. Ja, das Problem ist, dass das eigentliche Hauptproblem, was wir jetzt haben, sie kam ja im Februar schon zu mir und sagte, sie will sich scheiden lassen. Ach so. Und jetzt geht die ganze Sache um die Kinder und jetzt durch diesen ganzen Stress, den wir haben, weil ich Idiot es natürlich rausgefunden habe, was sie ja nun gar nicht wollte. Mhm. So, und jetzt gibt es nur Stress, sie blockt komplett ab. Sie haben zwei Kinder. Ich kann doch jetzt nicht mehr um die Belange von ihr oder von mir reden. Das ist doch vergessen. Die Konsequenz ist, dass wir uns halt trennen oder scheiden lassen. Ja, das ist die Konsequenz, ja. Die Konsequenz. Was soll es noch für eine andere Möglichkeit geben? Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Im Prinzip seid ihr euch beide ja einig. Du willst nicht mehr und sie will nicht mehr. Also schade, lässt man sich das Problem ist, das ganz große Problem, was ich jetzt habe, ich weiß nicht, was sie jetzt vorhat. Dann droht sie mir das eine Mal, sie will mit den Kindern wegziehen, das wäre über 500 Kilometer weit weg. Ja, so einfach ist das ja alles gar nicht. Aber da musste ich mich auch erstmal schlau machen. Dann habe ich mich beim Jugendamt gemeldet, wollte mit ihr dann dahin ein Gespräch und dann bekomme ich von ihr die Rückmeldung, ich bin zu keinem Gespräch bereit, findet eine Lösung und sagt mir Bescheid. Und ich verstehe die Frau nicht. Die haben noch zwei Kinder, die muss aber mal weiterdenken. Ja, ich würde jetzt mal meine ganze Aggression weglenken von der Frau. Das bringt überhaupt gar nichts. Sie muss es kühl im Kopf bewahren. Ich würde mir an deiner Stelle einen Anwalt nehmen, der sich in diesen Sachen auskennt. Und mich da erstmal juristisch beraten lassen. Und ich würde denen dann die ganzen Wege einleiten lassen, was zu tun ist. ich würde jetzt nicht da blind in den Nebel reinschießen und vor allen Dingen mich nicht in die Frau verbeißen. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht jetzt darum. Das ist so und so vorbei. Komischerweise habe ich ja zu ihm noch telefonischen Kontakt. Normalerweise müsste ich den ja hassen ohne Ende. Ja, weißt du, das Oberste, was du als Gebot für dich haben musst, versuche es alles so sauber und friedlich zu lösen, desto besser ist es für deine Kinder und eure Kinder. Ja, und darum geht's mir. Ich genau. möchte mit mir zusammen das klären, aber sie blockt alles ab, alles. Okay, ich sag's nur noch mal so an deine Adresse auch. Je mehr Krieg du mit der Frau hast, desto schlechter ist es für die Kinder. Nimm dir einen Anwalt und lass dich wirklich juristisch beraten. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Ja. Ja? Mein Lieber. Alles klar. Und das würde ich jetzt sehr schnell machen. Da würde ich jetzt nicht viel Zeit verstreichen lassen. Ja. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir, Sebastian. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. So, und um 1.45 Uhr begrüße ich herzlich die Ulrike, die ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ulrike, um was geht's? Es geht darum, dass unser Sohn 1990 ermordet worden ist. Mit seinem Freund zusammen, es war ein Doppelmord. Und unsere ganze Familie momentan irgendwie nach 22 Jahren zusammenbricht. Wie alt war der Sohn damals? 8. 8 Jahre? Ja. War ein Sexualmord. Und zusammen mit seinem Freund? Ja. Ja. Er hat sich an den Kindern vergangen. Und er hat... Sie dann ermordet. Und dann hat er sie in den Bettkasten gesteckt. Wohin gesteckt? In den Bettkasten. Bei sich zu Hause? Ja. Und wie lange lagen die Jungs dort? Von Dienstag abends bis Samstag morgens. Kanntest du den Täter? Vom Sehen, aber persönlich nicht. Und wie ist man ihm auf die Spur gekommen? Dieser Mann hat mit den gesamten Kindern in der Siedlung, damals in Wülfrath, Fußball gespielt. Wo man sich ja eigentlich nichts bei denkt. Wie alt war der Mann damals? 32. Ja. Es hätte ja auch sein Kind dabei sein können. Deshalb. Und irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das den Dienstagabend, wo unser Sohn nicht nach Hause kam, direkt aufgestoßen. Hab der Polizei auch Bescheid gesagt, aber er hatte halt ein Alibi. Weil er hat die Kinder ermordet und ist dann zu einem Vorstellungsgespräch gegangen. Aber dennoch ist man ihm dann doch auf die Spur gekommen. Ja, er hat samstags morgens die Kinder in blauen Säcken in den Nachbargarten gelegt. Ach du Gott. Am Samstagmorgen in blauen Säcken in den Nachbargarten gelegt? Ja. Wie kam es eigentlich, dass es die beiden Jungs zusammengetroffen hat? Das weiß der liebe Gott. Er hat sie dann mit in die Wohnung gelotst? Ja. Und dann, als die Kinder dann in den blauen Plastiksäcken gefunden wurden, dann ging natürlich wahrscheinlich die ganze Ermittlungsgeschichte ja, groß. Die haben den direkt festgenommen. Ja. Danach, weil das war dann ganz eindeutig, dass er das war. Weil war er bei Gericht geständig? Er hat gar nichts gesagt. Zu was ist er verurteilt worden? Gar nichts. Erstmal zu lebenslang. Und dann ist er in Revision gegangen und hat dann absolut lebenslang gekriegt. Mit Sicherheitsverwahrung? Nein. Was heißt absolut lebenslang? Er kann nach 25 Jahren den ersten Antrag stellen. Ja. Das ist jetzt 22 Jahre her, aber mir stockt ja der Atem, wenn du das nur so erzählst. Das muss ja damals, hattet ihr noch andere Kinder damals? Wir haben noch einen Sohn. Der ist älter? Der war damals 10 Jahre. Ja. Ist von einem Tag auf den anderen erwachsen geworden. Hat also nichts mehr von seiner Kindheit gehabt. Von sich selber aus. Nicht von uns aus. Wir haben ihn zwar mehr behütet als alles andere. Was für eine, kann man das überhaupt erklären, was für eine Auswirkung das auf eine Familie hat, wenn so eine Katastrophe passiert? Wie hat sich die Familie dann verändert? Was habt ihr gemacht? Und wir sind halt noch näher aneinander gerückt. Weil in den meisten Familien geht die Ehe dann auch kaputt. Und das ist bei uns nicht so. Wir wohnen also jetzt auch mit unserem großen Sohn in einem Haus. Wie lange habt ihr damals gebraucht, bis man wieder annähernd ein wenig Alltag normal leben konnte? Ein Jahr. Wir waren beide ein Jahr arbeitsunfähig. Dieses ein Jahr, was macht man in diesem Jahr, wenn man nur trauert, wenn man nur verzweifelt ist? Man versucht, normales Leben zu führen. Aber es ist sehr, sehr schwer. Konnte der damals 10-jährige Junge in die Schule gehen? Ja. Das ging? Ja. War er beim Kinderpsychologen damals? Der war beim Kinderpsychologen, ja. Wir waren alle nachher bei einem Psychologen. Aber jetzt kommt halt alles wieder hoch. Ja, jetzt kommen wir halt zur Gegenwart. Du sagst jetzt, jetzt kommt alles wieder hoch. Ja. Warum? Wie kommt das? Gibt es einen Anlass? Ja, 2008 ist dann noch unsere kleine Enkelin mit 2,5 Jahren verstorben. Und der Große. Der ja noch bei euch wohnt? Ja. Und der hat schon ein Kind gehabt? Ja, der hatte einen Sohn. Der war zum damaligen Zeitpunkt, wie die Kleine gestorben ist, 3 und die Kleine 2,5. Nee, der war 4 und die Kleine 2,5. Und der Große wird jetzt 8. Wohnt er denn mit seiner Frau bei euch? Ja. Ja. Ja. Und die haben jetzt noch einen kleinen Nachzügler von einem Jahr. Ja. Aber jetzt kommt der Große halt in das Alter von 8 Jahren. Und diese Angst, die ist so immens. Ich verstehe. Das ist ganz furchtbar. Das heißt, das Alter von dem Jungen reißt euch wieder zurück in die Erinnerung. Ja. Das ist ganz schlimm. Alle, dein Mann, dich und auch den Sohn? Ja. Ja, vor allen Dingen immer meinen Mann im Moment. Der ist seit letztem Jahr arbeitsunfähig, hat angefangen mit Rückenschmerzen. Er konnte nicht mehr laufen. Jetzt ist er zurzeit in Reha, seit 1,5 Wochen. Wie macht sich das denn, außer diesen körperlichen Symptomen, die du gerade beschrieben hast, wie macht sich das so seelisch, psychisch deutlich? Das ist jetzt alles wieder... Dann ist er depressiv. Depressiv? Ja. Er oder du auch? Ja, ich nehme Medikamente und bin seit 2006 schon Erwerbsminderungsrentner geworden dadurch. Weil ich Angstzustände habe und starke Depressionen. Und euer Sohn, wie geht es dem? Ja, ist schwierig zu sagen, er lässt das nicht an sich ran. Aber du hast das Gefühl, dass er auch damit jetzt schwer zu schaffen hat? Sehr stark, ja. Hat das dir mal gegenüber auch geäußert und ausgesprochen? Ja, der Große ist ja letztes Jahr eingeschult worden. Und er wollte den aus der Schule abholen. Und dann sind die beiden aneinander vorbeigelaufen. Und dann kam unser Sohn nach Hause und hat bitterlich geweint. Also er ist an seinem eigenen Kind vorbeigelaufen? Ja, der eine ist rechts rum gegangen und der andere links rum aus der Schule. Ach so, aus Versehen ist das passiert. Weil sie sich gar nicht gesehen haben. Ach so, und hatte er schon Angst, dass der Junge irgendwie weg ist? Ja. Ach so, verstehe. Ja. Das ist ganz schlimm, diese Angst. Die überträgt sich ja irgendwo auf den Kleinen. Ja, natürlich, das glaube ich schon. Ja. Es überträgt sich auf den Kleinen, es macht dich krank, es macht deinen Mann krank. Wie ist denn die Schwiegertochter? Die ist ja nun mit der Vergangenheit nur entfernt vertraut, sagen wir es mal so. Die ist nicht entfernt vertraut. Das ist eine frühere Klassenkameradin von unserem Sohn. Ach so. Die hat das hautnah mitgekriegt. Die hat sehr viel mit unserem Andreas gespielt. Ah, verstehe. Das heißt, die kann das gut nachvollziehen. Ja. Und die ist ganz nah bei euch dann. Die ist ganz nah bei uns, Aber das ist ja jetzt wirklich ein Fall für eine Familientherapie. Ja. Ja. Muss jetzt auch wieder was passieren. Weißt du, dass ich gerade so ein bisschen erstaunt war, als du gesagt hast, dass nach einem Jahr ging das wieder so damals. Musste ja gehen. Ja, schon. Aber dein Kind. Ja, klar, natürlich, ja. Aber kann das vielleicht sein, dass ihr damals auch zu viel dann doch weggedrängt habt? Bestimmt. Bestimmt. Auf jeden Fall. Ich stelle es mir so unermesslich furchtbar vor, dass mir die Worte fehlen, mir das auszumalen. Es ist auch besser, wenn man sich das nicht ausmalt. Alles, die Beerdigung hinterher und die Verhandlung. Ja, das war dramatisch. Das war ganz dramatisch. Ganz furchtbar. Und das Kinderzimmer und alles. Und die Bilder und... Ja. Ja. Das ist auch ganz schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Wie lange hast du noch in Gedanken mit deinem Sohn gesprochen? Heute noch. Heute noch. Heute noch. Der ist immer bei mir. Sprichst du auch schon mal laut mit ihm? Ja. Wenn du alleine bist? Ja. Und das Schlimme ist halt, weil man keinen auch Abschied nehmen konnte. Weil? Wir durften den ja nicht mehr sehen. Ihr durftet ihn nicht mehr sehen? Nein. Weil er eben die 5 Tage in dem Plastikkasten gelegen hat. Und es war Sommer. Wir hatten uns verboten, die Kinder zu sehen. Was vielleicht auch gut war. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, Abschied zu nehmen. Ja, du hast völlig recht. Das habe ich bei der Kleinen gesehen. Da konnte man dann Abschied nehmen. Vielleicht hat man das wirklich aus Rücksicht auf euch getan. Wer weiß, was er noch damals noch mit den Kindern gemacht hatte. Ja, ja. Aber ich kann so gut nachvollziehen, dass du dir darüber wahrscheinlich auch ganz viele Gedanken machst. Da haben wir uns in dem ersten Jahr ganz viele Gedanken drüber gemacht, weil wir überhaupt nicht wussten genau, was passiert ist. Das wurde nie, aber bei Gericht, ihr wart ja bei der Gerichtsverhandlung. Wurde das da haben wir das erst rausbekommen. Und selbst da noch nicht, da hat uns der Richter rausgeschickt. Also als die ganz schlimmen Szenen kamen, hat er euch rausgeschickt? Ja. Ja, das habe ich dann nachher gelesen mit meinem Therapeuten zusammen, was da wirklich passiert ist. Ach, das hast du gelesen? Ja. Ja, ich musste wissen, was da passiert ist. Weil man malt sich ja, wer weiß was aus. Haben die beiden was voneinander gesehen? Hat der eine gesehen, wie der andere umgebracht worden ist? Hat der eine das andere, den anderen gesehen? War das so? Haben die sich gegenseitig... Nein. Er hat sich an den beiden vergangen, hat den dann ein Kissen auf den Kopf getan, hat die erstickt und den anderen Jungen erwürgt. Und das hat der andere Junge nicht gesehen mit dem Kissen? Nein. Und hat sich dann an unserem Andreas nochmal vergangen. Das habe ich gerade nicht verstanden. Danach nochmal? Ja. An dem Toten gehen. Und das sind Sachen, da braucht man nicht mehr klar. Ja, das verstehe ich. Und da helfen auch keine 22 Jahre. Nein. Habt ihr damals oder vielleicht heute auch noch engen Kontakt zu der anderen Familie von dem anderen Jungen? Eher weniger. Das ist auch sowas, das. Ich bin mit dem Vater zusammen groß geworden. Und wir haben uns früher die Schnuller geklaut und da klaut uns so ein Schwein unsere Kinder. Und die haben aber nachher dem Alkohol sehr zugesprochen. Was, hatten die auch noch ein Kind? Ja, eine kleinere Tochter, die war damals 2. Du hast gerade gesagt, dem Schwein, und das ist natürlich richtig, dass du das sagst. Ja. Gab es da Wünsche nach der Todesstrafe? Ja. Auf jeden Fall. Er hat kein Recht mehr zu leben. Er hat unser ganzes Leben kaputt gemacht. Ja. Denkst du heute auch manchmal an den Täter, wenn der wieder wohl irgendwo in einem Knast sitzt und so sein Leben führt? Dem geht's doch gut. Der leidet bestimmt nicht so wie wir. Der hat doch alle Möglichkeiten. Und wir sind gefangen in unserem eigenen Ich. Ja. Und das trägt man das ganze Leben mit sich. Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast das mit dem Therapeuten gelesen. Das heißt, du warst damals in einer therapeutischen Behandlung. Ja. Aber jetzt im Moment ist keiner von euch. Telefoniere sehr viel mit unserem Therapeuten. Was meint ihr denn, was man jetzt tun sollte? Ja, ich fange jetzt also auch irgendwann mit einer Therapie an, damit ich wieder stark sein kann für meinen Mann. Ja, ich halte das auch für sehr klug, das zu tun. Vielleicht sogar nicht nur du, sondern vielleicht auch dein Sohn und dein Mann. Ja, da habe ich heute Abend noch mitgesprochen und da habe ich gesagt, den mache ich einen Termin beim Therapeuten. Ja, finde ich auch. Also, wenn jemand es wirklich dringend nötig hat und wo es richtig ist, dann wirklich in eurem Fall. Ja, auf jeden Fall. So geht's nicht weiter. Das glaube ich, ja. Liebe Ulrike, meine Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Ich wünsche so von Herzen deiner Familie alles Gute und so viel Kraft und so viel. Ich wünsche euch auch so viel Glück mit euren Enkelkindern. Danke. Möchtest du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Gerne. Sehr gerne. Dann legst du auf und die Claudia ruft dich gleich an. Alles klar, okay. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Nami Strack. Morgen wieder freie Themennacht und zwischen 23 Uhr und 0 Uhr Twitter. Hashtag Domian. Gute Nacht.